Ich mach Rap nur als Nebengrund, weil's mir Spaß macht und ohne Rap nicht reden kann. Und weil ich auch was zum Song hab. Und was ich deppert aufregen, erst vergesst mein Monsam. Giss mein Monsam, giss mein Monsam. Rap ist bei Therapies, weißt du was man haben kann? Nur weil ich rappe nicht privat, kein Ohr. Doch und wann und mich nicht aus, als hör's dann vor. Doch hol ich doch ein Flint und da schießt dich selber. Aber lass mich in Ruhe und gelauf wie ein Köder. Keiner muss dir meine Musik anhören, das ist geil. Du lieg aber über mich reden, brauchst auch nicht, also bleib zu. Privat bin ich und ein anderer Mensch. Als Luis ist Rap der Rapper, Alter, das ist Kind. Es kennst mich gern anreden, dass euch was gefällt oder nicht, mir egal, aber bitte halt zusammen. Privat ist privat, aus dem Rap, aus der Soundbox am Netz. Wenn's gar nicht so ein paar Liedern an der Schmuck mit. Wir kennst ja reden, ich brauch's nicht, Rapper da haben. Das bleibt die Video, aus dem Fall muss das nicht anschauen. Du willst deine Musik nicht, was wie ich drauf bin als Mensch. Als normaler Anteil, das ist schon klar. Die privat ist privat, aus dem Rap, aus der Soundbox am Netz. Wenn's gar nicht so ein paar Liedern an der Schmuck. Warum ich rap, weil ich Spaß dran hab und ich eine Aussage hab und man nicht scheiß, was ich sag. Es darf den Füße nicht füllen, es darf der mich nicht füllen. Doch sag's halt, das ist Gefries und wir sind auf einer Welt. Nur weil ich rappe nicht privat, kein Arsch. Doch und wann und mich nicht aus, als hör's dann vor. Doch Hip-Hop ist mein Leben, was ich rap, das mein ich. Für mich ist ein Lifestyle, auch wenn ich so privat bin. Aber seht's einen Unterschied und lasst mich in Ruhe. Was mich nicht wählt, soll er weiter vor, hab ich schon nur. Es kennt's mit mir diskutieren, warum euch was euch gefällt. Akzeptiere ich nicht mehr. Ja, so ist es wohl. Ich akzeptiere euch ja und euch ja Rederei. Glaubst nur, ich bin eine Wölle, es kann jeder sein. Ich bin nur ein Mensch, Alter, sechs bis so. Privat ist privat, ja, das möchte ich so. Privat ist privat, aus dem Rap, aus der Soundbox am Netz. Wenn's gar nicht so ein paar Liedern an der Schmuck mit. Wir kennt's ja reden, ich brauch's nicht, etwa da haben. Das bleibt die Video, dem Volk muss das nicht anschauen. Du willst deine Musik nicht, was wie ich drauf bin als Mensch. Als normaler Anteil, das ist unglaublich. Privat ist privat, das ist die Rap aus der Soundbox am Netz. Wenn's gar nicht so ein paar Liedern an der Schmuck. Privat ist privat, aus dem Rap, aus der Soundbox am Netz. Wenn's gar nicht so ein paar Liedern an der Schmuck mit. Wir kennt's ja reden, ich brauch's nicht, etwa da haben. Das bleibt die Videos, den Fall muss das nicht anschauen. Du willst meine Musik nicht, was wie ich drauf bin als Mensch. Als normaler, na das ist unglaublich. Privat ist privat, aus dem Rap, aus der Soundbox am Netz. Wenn's gar nicht so ein paar Liedern an der Schmuck.